Что чаще всего изображается на марках Лихтенштейна? Briefmarken, Botschafter Liechtensteins. Viele, die von Liechtenstein nur wenig wissen, kennen wenigstens seine Briefmarken. Liechtensteinische Briefmarken sind seit Jahrzehnten beliebte und attraktive Botschafter des Fürstentums im Ausland. Neben der Motiv- und Gestaltungsvielfalt schätzen Sammler auch besonders die niedrigen Auflagen der Sondermarken sowie die hohe Qualität in Bezug auf Gestaltung und Druck. Wer sich die Briefmarken Liechtensteins genauer besieht, wird feststellen, dass seit 1912, als die ersten Briefmarken mit dem Bild des damals regierenden Fürsten erschienen, stets die Besonderheiten dieses Landes in den Markenbildern zum Ausdruck kamen. So begegnet man regelmäßig Motiven aus der Landschaft und aus den Dörfern, aus der Geschichte und dem Volkstum, aus Monarchie, Natur, Religion, Kultur und Kunst. Liechtensteins Briefmarken wollen das Land und seine Leute vorstellen und näher bringen. Und tatsächlich ist mancher treue Gast, der heute Liechtenstein regelmäßig für kurze oder längere Zeit besucht, erst durch die Briefmarken auf dieses kleine Land aufmerksam geworden. Obschon für einen Kleinstaat wie Liechtenstein die Briefmarken ein wichtiges Mittel der Publizität darstellen, hat man bei der Einführung eigener Briefmarken sicher nicht allein an deren Botschafterrolle gedacht. Der Idee waren die finanziellen Interessen des Staates ebenso Pate gestanden wie die ideellen. Die Philatelie sollte auch dazu dienen, der Staatskasse Geld zu beschaffen.